Erster, die Stadt ist sehr einsam. Früher lebten viele Menschen dort. Sie war wichtig unter den Völkern, jetzt ist sie wie eine Witwe. Die wichtigste Stadt muss jetzt arbeiten. Zweiter, sie weint viel in der Nacht. Tränen sind auf ihrem Gesicht. Niemand tröstet sie. Ihre Freunde sind jetzt Feinde. Dritter, Judah musste wegen Leid und harter Arbeit weggehen. Es lebt jetzt bei fremden Völkern. Es findet keine Ruhe. Seine Feinde haben es in engen Orten gefangen. Vierter, die Wege nach Zion sind leer. Niemand kommt zum Fest. Ihre Tore sind leer. Ihre Priester sind traurig. Ihre jungen Frauen sind sehr traurig. Fünfter, ihre Feinde sind stark geworden und froh. Gott hat sie traurig gemacht. Sie haben viele schlechte Dinge getan. Ihre Kinder mussten als Gefangene weggehen. Sechster, die Stadt Zion hat ihren Glanz verloren. Ihre Anführer sind wie Schafe ohne Futter. Sie sind schwach und fliehen vor dem Feind. Siebter, Jerusalem denkt an die schlimmen Tage. Ihr ganzer Glanz ist weg. Er war da seit langer Zeit. Ihr Volk kam in die Hand des Feindes. Niemand half ihnen. Die Feinde sahen zu und lachten über ihren Fall. Achter, Jerusalem hat viel Schlechtes getan. Darum schämen sich die Leute für sie. Alle, die sie liebten, verachten sie jetzt. Sie sahen ihre Schwäche. Sie selbst ist traurig und dreht sich weg. Neunter, ihr Schmutz ist an ihr. Sie dachte nicht an das Ende. Sie fiel sehr tief. Niemand tröstet sie. Gott, sieh mein Leid an. Der Feind ist froh. Zehnter, der Feind nahm alle ihre Schätze. Sie sah, wie fremde Völker in ihren heiligen Ort kamen. Gott, du hast gesagt, sie dürfen nicht in deine Gemeinschaft kommen. Elfter, alle Bewohner sind traurig. Sie suchen Brot. Sie geben ihre Schätze für Essen. Sie wollen leben. Gott, sieh mein Leid an. Ich werde nicht geachtet. Zwölfter, alle, die hier vorbeigehen, kommt zu mir. Seht, ob es einen Schmerz gibt, der so schlimm ist wie meiner. Gott hat mich sehr traurig gemacht. Das war am Tag seines großen Zorns. Dreizehnter, er sandte Feuer vom Himmel. Es kam in meine Knochen. Er legte ein Netz für meine Füße. Er trieb mich zurück. Er machte mich leer und immer krank. Vierzehnter, meine Sünden sind wie eine schwere Last. Gott hat es gemacht. Sie liegen auf meinem Nacken. Er nahm meine Kraft. Gott gab mich Feinden, denen ich nicht widerstehen kann. Fünfzehnter, Gott hat alle meine starken Männer weggeworfen. Er rief ein Fest gegen mich aus. Er wollte meine jungen Männer zerstören. Gott hat Juda wie Trauben in einer Presse zertreten. Sechzehnter, darum weine ich sehr. Meine Augen sind voller Tränen. Niemand tröstet mich. Niemand macht mein Herz froh. Meine Kinder sind traurig. Der Feind ist stark. Siebzehnter, Zion streckt ihre Hände aus. Sie findet keinen Tröster. Gott schickte Feinde gegen Jakob von allen Seiten. Jerusalem ist für sie ein Ort, den man verachtet. Achtzehnter, Gott hat recht. Ich habe nicht auf seine Worte gehört. Hört zu, alle Völker, und seht meinen Schmerz. Meine jungen Frauen und Männer mussten als Gefangene weggehen. Neunzehnter, ich rief meine Freunde. Sie haben mich betrogen. Meine Priester und wichtigen Leute starben in der Stadt. Sie suchten Essen, um zu leben. Zwanzigster, Gott, sieh, wie ich Angst habe. Mein Inneres brennt. Mein Herz ist unruhig. Ich war sehr ungehorsam. Draußen tötete das Schwert meine Kinder. Drinnen tötete die Krankheit. 21. Sie hörten, wie ich traurig war. Ich hatte keinen Tröster. Alle meine Feinde hörten von meinem Unglück. Sie freuten sich, dass du es getan hast. Du wirst den Tag bringen, den du gesagt hast. Dann wird es ihnen so gehen wie mir. 22. Lass ihre schlechten Taten zu dir kommen. Tu ihnen dasselbe an, was du mir getan hast. Das war wegen meiner Sünden. Ich bin sehr traurig. Mein Herz ist krank.